Abschnitt 1 aus Nicholas Nickleby, Band 5. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Nicholas Nickleby, Band 5 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. 39. Kapitel, in welchem ein anderer alter Freund Smike zu sehr gelegener Stunde findet. Der Nacht, die dem armen Smike so viel Bitterkeit brachte, folgte ein heller und schöner Sommermorgen, als eine Diligence aus dem Norden durch die noch stillen Straßen von Islington rasselte. Der einzige Außenpassagier war ein vierschrötiger, bederb aussehender Mann, der offenbar vom Lande kam. Er saß da, die Augen auf die St. Paul's Kirche gerichtet und schien so gänzlich in Bewunderung verloren zu sein, dass er, als die Diligence vor dem Posthause hielt, das Getümmel des Auspackens nicht eher beachtete, als bis das Kutschfenster mit Geräusch geöffnet wurde. Er blickte hinunter und ein hübsches junges Frauenzimmer blickte hinauf. »Sieh mal da, Mädel«, rief er, nach dem Gegenstande seines Staunens hinzeigend. »Das ist die Paulskirch, meiner treu, das ist mir ein Bursche.« »Mein Himmel, John, ich hätte sie mir nicht halb so groß gedacht. Welch ein Ungeheuer!« »Ein Ungeheuer, ja, da hast du recht, Frau«, sagte Mr. Browdy, langsam heruntersteigend. »Und wofür nimmst du das Haus da? Es ist bloß ein Posthaus. Es ist kein Wunder nicht, dass die Post sich so bezahlen lässt. Ein Posthaus, was sagst dazu?« »Meiner treu, wenn das bloß ein Posthaus ist, dann möchte ich erst das Haus des Lord Mayor von London sehen.« Mit diesen Worten öffnete er den Schlag, klopfte Mrs. Browdy, die vormalige Miss Price, auf die Wange und brach in ein überlautes Gelächter aus. »Alle Horgel, sie schläft schon wieder«, sagte John. »Sie hat die ganze Nacht und gestern den ganzen Tag geschlafen, nur dann und wann ein paar Minuten ausgenommen«, versetzte John Browdys Auserwählte, »und es war mir gar nicht recht, wenn sie wachte, denn sie ist grausam unwirsch gewesen.« Der Gegenstand dieser Bemerkungen war eine schlummernde, dermaßen eingehüllte Gestalt, dass man ihr Geschlecht nur aus dem braunen Damenhute und grünen Schleier erraten konnte, der ihren Kopf schmückte und plattgedrückt und zerknittert, wie er nach einer Fahrt von 250 Meilen in derselben Ecke war, in welcher die Gestalt noch immer fortschnarchte, einen hinlänglich lächerlichen Anblick darbot, um auch wohl minder empfindliche Lachmuskeln in Bewegung zu setzen, als die in John Browdys rotem Antlitz waren. »Hallo«, rief er, an dem Schleier zerrend, »wochen's auf, wochen's endlich auf!« Die Dame ermunterte sich nach geraumer Zeit einigermaßen, hob den Kopf empor und unter der zerdrückten Hutmasse und umgeben von einem Halbkreise von blauen Haarwickeln zeigte sich das zarte Antlitz Miss Fannys, der Schulmeistertochter. »Oh, Tilda«, rief Miss Squeers aus, »wie du mich die ganze Nacht gebumst hast!« »Nun, das sind mir schöne Reden«, erwiderte die Freundin lachend. »Du hast ja fast die ganze Kutsche für dich allein gehabt.« »Leugne nur nicht, Tilda, denn du hast's getan, und es kann dir nicht helfen, dass du es nicht getan haben willst. Du weißt es vielleicht nicht, weil du schliefst, aber ich habe kein Auge zugetan, und so kannst du's mir glauben.« Mit diesen Worten begann Miss Squeers Hut und Schal zu ordnen, die nur durch übernatürliche Einwirkung und eine gänzliche Aufhebung der Naturgesetze irgendeine Gestalt oder Form hätten wiedererhalten können, und schmeichelte sich offenbar ausnehmend hübsch auszusehen, schüttelte die Butterbrotskrumen und Zwiebackstückchen, die sich in ihrem Schoße gehäuft hatten, hinunter und stieg auf Johns dargebotenen Arm gestützt aus. »Jetzt so noch ein Mohrenkopf, Xell«, befahl John, als eine Mietkutsche herbei und die Damen und Päckereien hineingeschafft waren. »Wohin?«, fragte der Kutscher. Nach dem Mohrenkopfe, verdeutlichte Miss Squeers. Nun ja, nach dem Mohren- oder Mohrensohnskopfe ist mir gleich. Weißt, was das ist, Zell? Der Kutscher bejahte und fuhr ab. Wirklich, liebste Tilda, sagte Miss Squeers besorglich, wir werden, ich weiß nicht wofür, genommen werden. Los, sie uns nehmen, wie sie uns kriegen, fiel Mr. Browdy ein. Sind wir nicht bloß nach London gekommen, um uns selber zu erlustieren? Da haben Sie wohl recht, Mr. Browdy, erwiderte Miss Squeers mit einer jammervollen Miene. Nun, dann, so ist alles gleich viel, sagte John. Ich bin erst seit wenigen Tagen ein Ehemann, weil mein alter Seliger starb und einen Aufschub verursachte. Wir sind eine Hochzeitsgesellschaft, Braut und Brautjungfer und der Brautführer, und wenn wir uns nicht jetzt so erlustieren sollten, woran sollten wir's, he? Hol mich dieser und jener, das möchte ich nur wissen. Somit, um auf der Stelle das Erlustieren zu beginnen und keine Zeit zu verlieren, gab Mr. Browdy seiner Frau einen schallenden Kuss und bemühte, sich darauf einen solchen auch von Miss Squeers zu erhalten, was ihm nach einem jungfräulichen, aus Sträuben und Kratzen bestehenden Widerstande von Seiten dieser jungen Dame gelang. Und als es ihm gelungen war, hielt die Kutsche vor dem Mohrenkopfe. Alle drei begaben sich sogleich zur Ruhe, deren sie nach einer so langen Reise bedurften, und fanden sich gegen Mittag bei einem tüchtigen Frühstück wieder zusammen, das Mr. John Browdy in einem kleinen Privatzimmer hatte auftragen lassen, dessen Fenster eine unbeschränkte Aussicht auf die Ställe beherrschte. Hätte man jetzt Miss Squeers ohne den braunen Hut, den grünen Schleier und die blauen Haarwickel und im ganzen jungfräulichen Glanze eines weißen Kleides und Spencers mit einem weißen Musselinhute, inwendig verziert mit einer künstlich damaszener Rose in voller Blüte, das üppige Haar in so dichten Locken geordnet, dass sie unmöglich durch einen Zufall ausgehen konnten, und den Hut garniert mit kleinen Damaszenerosen, die man für ebenso viele hoffnungsvolle Sprösslinge der Großen hätte halten mögen, hätte man Miss Squeers in solchem Putze sehen können und weiter den breiten Damastgürtel mit eingewirkten, zu den anderen trefflich passenden Rosen, der ihren schlanken Leib umschloss und es sehr künstlich verdeckte, dass der Spencer hinten zu kurz war, hätte man ferner in Betracht gezogen die Korallenarmbänder, etwas defekt an Perlen und mit sehr sichtbarer schwarzer Schnur, und das Korallenhalsband mit einem daran baumelnden einsamen Karneolherzen, einem Sinnbilde ihrer ungefesselten Herzensneigungen, mit einem Worte all diese stummen, aber ausdrucksvollen Anregungen der besten Gefühle unserer Natur im Verein hätten das Eis des Alters auftauen und dem Feuer der Jugend neue und unauslöschliche Nahrung geben müssen. Der Kellner war gerührt. Obwohl ein Kellner, hatte er menschliche Leidenschaften und Gefühle und fasste Miss Squeers sehr scharf in das Auge, als er die Semmeln präsentierte. »Wissen Sie, ob mein Vater zu Hause ist?« fragte Miss Squeers mit Würde. »Wie befehlen Sie, Madame?« »Ob mein Vater zu Hause ist?« »Zu Hause? Nun, hier im Hause. Mein Vater...« »Logiert doch hier. Mr. Wackford Squeers. Ist er zu Hause?« »Ich weiß nicht, ob ein Herr dieses Namens hier logiert. Er hält sich vielleicht im Gastzimmer auf.« »Vielleicht. Eine schöne Bescherung. Miss Squeers hatte ihre Freunde auf der ganzen Reise davon unterhalten, wie sie im Mohrenkopfe ganz wie zu Hause seien und mit welcher Ehrfurcht sie behandelt werden würde, sobald sie sich zu erkennen gäbe. Und nun musste sie hören, ihr Vater hielte sich vielleicht im Gastzimmer auf. »Als ob er ein Musterreiter oder so etwas Gemeines wäre«, bemerkte Miss Squeers mit empathischer Entrüstung. »Morgens nach«, sagte John Browdy zu dem Kellner, »und bringen's noch eine Taubenpastete rauf. Solch ein verwetterter Xell«, murmelte er, als der Kellner hinausgegangen war. nennt er das eine Pastete? Drei junge Tauben und eine Gabel voll Steak und eine so leichte Teichkruste, dass man nicht weiß, ob man sie noch im Munde hat oder ob sie hinunter ist. Möcht nicht wissen, wie viel Pasteten in Mooren auf ein Frühstück gehen. Nach einer kurzen Weile, welche John mit dem Schinken und kalten Rindfleische ausfüllte, kehrte der Kellner mit der zweiten Pastete und der Kunde zurück, dass Mr. Squeers im Hause nicht wohnte, aber jeden Tag käme und, wenn er erschiene, heraufgeführt werden sollte. Er ging und nach wenigen Minuten trat Mr. Squeers mit seinem hoffnungsvollen Sohne herein. »Ei, wer hätte das gedacht«, sagte Mr. Squeers, nachdem er das Ehepaar und die Tochter begrüßt und gehört hatte, dass Mr. Browdy und Miss Price Hochzeit gehalten hätten. »Nicht wahr, Vater?«, bemerkte die junge Dame, seine Tochter giftig, »aber Sie sehen, Tilda ist endlich verheiratet. Und ich erbot mich, eine Lustreise nach London zu stehen«, Schulmeister, fiel John eifrig mit der Pastete beschäftigt ein. »Dergleichen junge Eheleute zu tun pflegen und werfen mit dem Gelde um sich her, als wenn es gar nichts wäre«, entgegnete Squeers moralisierend. »Wie viel besser würden Sie es angewendet haben, wenn Sie es zum Beispiel zur Erziehung kleiner Knaben zurückgelegt hätten. Sie kommen an, ehe man sich's versieht, und liegen einem dann auf der Tasche, wie ich selbst aus Erfahrung weiß.« »Wollen's nicht einen Bissen Ohren nehmen?«, sagte John. »Für mich selbst danke ich«, erwiderte Squeers, »aber wenn Sie meinem kleinen Wackford ein fettes Stückchen geben wollen, so werde ich mich Ihnen verpflichtet achten. Geben Sie es ihm in die Hand, der Kellner kreidet's sonst an, und der Wirt nimmt ohnehin schon mehr wie zu viel Profit. Wenn du den Kellner kommen hörst, mein Junge, so steck's in die Tasche und guck durchs Fenster, hörst du wohl?« »Ich will schon aufpassen, Vater«, sagte der folgsame Sohn. Der Schulherr wandte sich hierauf zu seiner Tochter. »Nun, Fanny, jetzt bist du an der Reihe zu heiraten. Du musst geschwind machen.« »Oh, ich habe gar keine Eile«, versetzte Miss Squeers sehr spitzig. »Wirklich nicht, Fanny?«, rief ihre alte Freundin schalkhaft. »Nein, Tilda«, erwiderte Miss Squeers heftig den Kopf schüttelnd, »ich kann warten.« »Das können die jungen Männer auch, wie es scheint, Fanny«, bemerkte Mrs. Browdy. »Sie werden von mir nicht angezogen, Tilda«, versetzte Miss Squeers. »Das ist vollkommen wahr und offenbar«, sagte die Freundin. Der sarkastische Ton dieser Antwort hätte vielleicht eine etwas scharfe Erwiderung von Seiten Miss Fannys hervorgerufen, die obenein ihres von Natur erzürnlichen und virulenten Temperaments, zu geschweigen durch die Mühseligkeiten der Reise, alte Erinnerungen und das Fehlschlagen ihrer Absichten auf Mr. Browdy, in diesem Augenblicke nicht wenig gereizt war, und die scharfe Erwiderung dürfte zu einer großen Anzahl anderer ähnlicher Erwiderungen geführt haben, die leicht der Himmel weiß, was für Folgen haben konnten, wenn nicht durch Mr. Squeers selbst zu sehr glücklicher Stunde ein anderer Gegenstand auf die Bahn gebracht worden wäre. »Was meinst du wohl, wen wir, dein Bruder und ich, eingefangen haben?«, sagte er. »Vater, doch nicht, Mr.« Miss Squeers war außerstande, den Satz zu beendigen, allein Mrs. Browdy tat es an ihrer Statt und fügte hinzu, »Nickleby?« »Falsch, aber doch beinahe recht geraten«, sagte Squeers. »Doch unmöglich, Smike«, rief Miss Squeers in die Hände schlagend aus. »Warum nicht? Ich habe ihn erwischt und habe ihn fest.« »Wie«, rief John Browdy seinen Teller fortstoßend, »Smike, das unglückliche Tier, wo haben's ihn fest?« »Im oberen Hinterzimmer in meinem Logis«, erwiderte Squeers, »da hab ich ihn und den Schlüssel hab ich in der Tasche.« »In deinem Logis? Hast du ihn in deinem Logis, Schulmeister? Ho, ho, ho! Besser hätt's keiner machen können in ganz England. Deine Hand, Mann, ich will verwettert sein, wenn ich dir nicht die Hand dafür schüttle. Hast ihn in deinem Logis.« Ja, oh ja, sagte Squeers und wäre von dem Beglückwünschungsstoße, den ihm der vierschrötige Yorkshire auf die Brust gab, beinahe vom Stuhl gefallen. Ich danke, aber tun Sie das nicht wieder. Ich weiß, dass Sie es gut meinen, nur könnte man dabei zu Tode kommen. Es ist aber nicht übel, was sagen Sie? Übel, wiederholte John Browdy, man sollte außer sich darüber geraten. »Ich wusste wohl, dass es Sie ein wenig überraschen würde«, sagte Squeers, musste darauf der Länge nach erzählen und schloss endlich mit äußerst pfiffiger Miene, »damit er mir nun aber nicht durch irgendein Teufelsspiel entkommt, habe ich auf morgen früh 3 Außenplätze für Wackford ihn und mich genommen und überlasse die neuen Knaben und das Geld einkassieren meinem Agenten.« »Es ist also ein Glück, dass Sie heute gekommen sind, denn Sie würden mich sonst verfehlt haben, und wir können uns auch so nur noch sehen, wenn Sie heute Abend eine Tasse Tee bei mir trinken wollen.« »Soll gern geschehen«, erwiderte der Yorkshire, die Hand ihm schüttelnd. »Wir würden kommen, und wenn's 20 Meilen von hier wäre.« »Ah, wirklich?« fragte Squeers, der eine so bereitwillige Annahme seiner Einladung nicht erwartet hatte, denn er würde sich sonst 2 besonnen haben, sie auszusprechen. John Browdys Antwort bestand in einem abermaligen Händeschütteln und der Versicherung, dass er erst morgen anfangen wolle, London zu besehen, um ja nicht später als gegen 6 im Hause Mr. Snorleys einzutreffen. Mr. Squeers und Sohn entfernten sich darauf. John Browdy war von dem Augenblicke an fortwährend in einer äußerst absonderlichen Erregtheit, brach bisweilen in ein unbezähmbares Gelächter aus und nahm dann seinen Hut und lief in den Hof hinunter, um sich dort allein auszulachen. Auch war er sehr unruhig, ging beständig aus und ein, schlug Schnippchen, tanzte Bruchstücke von schwerfälligen Provinzialtänzen und benahm sich mit einem Worte so wunderbar, dass Miss Squeers glaubte, er wäre verrückt geworden. Ihre liebe Tilda bat, sich nicht zu beunruhigen, derselben aber ihre Gedanken keineswegs vorenthielt. Mrs. Browdy schien indessen in keinen sehr bedeutenden Schrecken zu geraten und bemerkte, sie hätte ihren John schon so gesehen, es hätte wenig damit auf sich, obwohl er krank danach zu werden pflegte und das Beste wäre, ihn ausrasen zu lassen. Der Erfolg bewies, dass sie vollkommen recht gehabt hatte, denn während die Gesellschaft beim Tee in Mr. Snorleys Hause versammelt war und gerade als es dunkel zu werden anfing, wurde John so krank und von einem so beunruhigenden Schwindel ergriffen, dass alle in die größte Bestürzung gerieten. Seine Frau behielt allein Geistesgegenwart genug, um zu bemerken, dass er sich fast so schnell wieder erholen würde, als er den Zufall bekommen hätte, wenn man ihn ein Stündchen auf Mr. Squeers Bette ruhen und nur ganz sich selbst überlassen wollte. John wurde daher jedoch nur mit großer Mühe hinaufgeschafft, denn sein Gewicht war ungeheuer und er taumelte regelmäßig wieder 2 herunter, wenn er deren 3 hinaufgehoben war, auf das Bett gelegt und der Fürsorge seiner Frau überlassen, die jedoch nach kurzer Zeit mit der erfreulichen Kunde zur Gesellschaft zurückkehrte, dass er in einen festen Schlummer gesunken wäre. John saß unterdessen mit dem denkbar rötesten Gesicht und eine Kopfkissenecke in den Mund stopfend, um nicht in ein schallendes Gelächter auszubrechen, auf dem Bette. Sobald es ihm aber gelungen war, seiner selbst wieder Herr zu werden, schlich er nach dem anstoßenden Zimmer, in welchem Smike eingesperrt war, schloss es auf, stürzte herein und bedeckte des gefangenen Mund mit seiner Riesenfaust, ehe derselbe auch nur einen Laut von sich geben konnte. »Durstig das Wetter! Kennst mich nicht?« flüsterte er den Browdy, der dir begegnete, noch dem der Schulmeister Bloyet war. »Ja, ja«, erwiderte Smike, »oh, helfen Sie mir!« »Dir helfen? Du brauchst keine Hilfe, wenn du nicht so ein grausam einfältiges Getier wärst. Warum bist du denn hier?« »Ach, er brachte mich her, brachte mich her.« brachte dich her? Warum schlugst du ihm nicht den Kopf entzwei oder warfst dich zur Erde und trotz um dich und riefst die Polizei? Wie ich jung war, hätte ich solchen Dutzend wie den zu Muß geprügelt. Doch du bist eine schwache, unglückliche Kreatur, und Gott verzeih mir die Sünd, dass ich gegen eins seiner jammervollsten Geschöpfe groß tue. Psst, steh jetzt so ganz still und sprich kein Wort nicht. John schüttelte bei diesen Worten bedeutungsvoll den Kopf, zog einen Schraubenzieher aus der Tasche und nahm sehr geschickt und kaltblütig das Schloss von der Tür. »Siehst du's«, sagte er, »was hast du getan? Jetzt so mach dich fort.« Smike starrte ihn an, als wenn er ihn nicht von fern verstanden hätte. »Hörst nicht, mach dich fort«, wiederholte John. »Weiß doch, wo du wohnst. Gut, sind du's deine Kleider oder des Schulmeisters?« »Die meinigen«, antwortete Smike, als ihn der Yorkshire in das anstoßende Gemach zog und nach einem Rocke und einem Paar Schuhen hinwies. »Dann damit«, sagte John, den unrechten Arm in den unrechten Ärmel steckend und die Rockschöße um des Flüchtlings Hals drehend. »Alleweil folg mir, und wenn du draußen bist, halt dich rechts, und sie werden dich nicht sehen.« »Aber sie werden mich die Tür zumachen hören«, wendete Smike von Kopf bis zu Füßen zitternd ein. »So lass sie offen«, versetzte John, »wirst doch nicht fürchten, dass sich der Schulmeister vergeltet?« »Das nicht«, sagte Smike, Zähne klappernd, »aber er hat mich einmal hierher gebracht und wird mich sicher festhalten.« »Das soll er wohl bleiben lassen«, erwiderte John ungeduldig. »Hör, ich möchte gern, es geschehe, Freund, nachbarlich, was ich tu, und dass sie glauben, du hättest dich selber freigemacht, kommt er aber aus dem Zimmer, derweil du dich fortmachst, so mag er sich selbst seine Knochen erbormen, denn ich würd's nicht. Riecht er bald darauf den Braten, so will ich ihn schon auf eine falsche Fährte bringen.« »Machst du aber deine Sachen gut, so wirst du zu Hause sein, ehe er sich's träumt, dass du fort bist. Marsch, fort!« Smike folgte ihm mit bebenden Schritten. »Sorg dem jungen Herrn«, flüsterte John, »ich wär mit Tilly Price zusammengeschmiedet und ihm Mohrenkopf zu finden, und wär nicht mehr eifersüchtig auf ihn. Du hast dich das Wetter, ich möcht bersten, wenn ich am Abend denke, und es ist mir alleweil, als wenn ich ihn vor mir sähe, wie er auf den Butterbrotteller loswütete.« Die Reminiszenz kitzelte John dermaßen, dass er die größte Mühe hatte, ein erschütterndes Lachen zurückzudrängen. Es gelang ihm jedoch, er schlich vor Smike die Treppe hinunter, stellte sich vor die Tür des Zimmers, in welchem sich die Gesellschaft befand, und winkte seinem Schützlinge vorüber zu eilen. Smike bedurfte keines weiteren Geheißes mehr, öffnete die Haustür, warf einen aus Dankbarkeit und Furcht gemischten Blick nach seinem Wohltäter zurück und war gleich darauf verschwunden. Der Yorkshire blieb ein paar Minuten auf seinem Posten, schlich in sein Zimmer zurück, warf sich wieder auf Mr. Squeers Bett und lachte, bis er halb erstickt war. Wenn jemand anwesend gewesen wäre und hätte die Betten zittern und des Yorkshires großes rotes Gesicht und runden Kopf gleich einem jovialen, zum Atmen emportauchenden Seeungeheuer jetzt über den Betttüchern sich zeigen und dann wieder verschwinden sehen können, um das aber und abermals ausbrechende Lachen zu dämpfen, der jemand würde sich kaum weniger ergötzt haben als John Browdie selbst. Ende von Abschnitt 1. Braunschweig, 19. Oktober 2024.